Es ist 5:05. Jan-Philipp Repp hat jetzt das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Abend. Sie sollen einen Umsturz in Deutschland geplant und auch schon vorbereitet haben. Im spektakulären Reichsbürgerprozess in Frankfurt hat heute erstmals der mutmaßliche Kopf der Gruppe, Prinz Reuß, ausgesagt. Dabei berichtete der 72-Jährige sehr emotional über seine eigene Lebensgeschichte. Für uns mit dabei war FFH-Reporter Daniel Granitzny. Es war ein großer Tränenauftritt schon zum Start, als Prinz Reuß kurz seine Tochter im Gerichtssaal begrüßen durfte. Der Prinz erzählt gut 2 Stunden aus seiner schweren Kindheit mit Mobbing in der Schule und ärmlichen Verhältnissen trotz Adelstitel. Er muss immer wieder mit brüchiger Stimme unterbrechen, ist sichtlich angefasst und sieht sich eher in der Opferrolle. Prinz Reuß sagt mehrmals, dass er Gewalt ablehne und betont, dass die Vorwürfe gegen ihn haltlos seien. In den kommenden Wochen will er sich zu denen dann im Detail äußern. Daniel Granitzny, Frankfurt. 2023, der Schock in Fulda. Das Reifenwerk von Goodyear wird geschlossen. Mehr als 1.000 Beschäftigte verlieren im kommenden Jahr ihren Job. Jetzt meldet die Kautschuk-Gewerkschaft IGBCE einen Erfolg. Der Sozialplan für die Beschäftigten steht und ist unterzeichnet. FFH-Reporterin Eva-Maria Lauber. Entweder ihr gebt uns viel Geld oder wir streiken. Die Gewerkschaft hatte Goodyear die Pistole auf die Brust gesetzt. Das Unternehmen habe sich für die Option mit dem Geld entschieden, so Gewerkschaftssprecherin Anne Weinschenk. Außerdem können sich die Mitarbeiter in einer Transfergesellschaft 12 Monate lang für eine neue Arbeit weiterqualifizieren. Im nächsten Jahr wird das Reifenwerk in Fulda geschlossen. Laut Goodyear hätten schlechte Marktaussichten und Billigimporte aus Asien die Nachfrage so gesenkt, dass es keine andere Möglichkeit gäbe. Eva-Maria Lauber, Fulda. Mallorca-Urlauber können aufatmen. Die Fluggesellschaft Eurowings hat Streiks ihres Bodenpersonals am Flughafen in Palma abgewendet. Man habe eine Vereinbarung getroffen, die den Mitarbeitenden unter anderem einen zusätzlichen Urlaubsanspruch im Sommer sichert, teilte das Unternehmen in Köln mit. Eurowings bietet im Sommer über 400 Flüge nach Mallorca von über 20 deutschen Flughäfen an. Die Fußball-Europameisterschaft bei Hitradio FFH. Vor dem Achtelfinale morgen gegen Dänemark deuten sich bei der deutschen Nationalmannschaft gute Nachrichten an. Abwehrchef Antonio Rüdiger ist wohl für die Partie morgen fit, so Bundestrainer Nagelsmann gerade bei der Abschlusspressekonferenz. Insgesamt sei die Mannschaft gut vorbereitet. Nagelsmann sagte: Ja, ich habe großes Vertrauen in die Mannschaft, weil ich weiß, was in ihr steckt und was sie leisten kann. Trotzdem ist ein K.O.-Spiel ja immer was Besonderes, weil man eben sich keine großen Fehler erlauben kann. Aber das beruht dann auch auf beiden Seiten und es ist für beide Teams identisch. Aber ich glaube, dass die Jungs mit einem sehr guten Gefühl ins Spiel gehen und glaube ich auch ein sehr, sehr gutes Spiel machen werden. Und am Ende hoffe ich natürlich auch, diese riesen Erwartungshaltung der Bundesrepublik sportlicher Natur auch erfüllen zu können. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Dani Steinitz. Liebe Autofahrer, Achtung bitte auf der A3 Köln-Frankfurt zwischen Limburg-Süd und Bad Camberg. Da sind in beiden Richtungen Personen auf der Fahrbahn vor der Baustelle. Fahren Sie da bitte vorsichtig. Ebenfalls Vorsicht auf der A3 Köln-Frankfurt weiter zwischen Kelsterbach und Frankfurter Kreuz. Da läuft auch immer noch jemand auf der Standspur rum. A3 Würzburg-Frankfurt zwischen Seligenstädter Dreieck und Hanau ist aktuell nur die rechte und die mittlere Fahrspur frei. Hier hat ein Auto auf der Standspur gebrannt. Aktuell 3 Kilometer Stau. A3 Frankfurt-Köln zwischen Bad Camberg und Limburg-Süd 5 Kilometer stockend. A3 Köln-Frankfurt zwischen Bad Camberg und Itzstein aktuell wegen Bergungsarbeiten nach einem brennenden LKW nur die linke und rechte Spur frei. 20 Kilometer Stau jetzt schon ab Limburg-Nord. Bitte umfahren Sie das Gebiet also weiträumig. Auf den Nebenstrecken, da hat es ebenfalls Unfälle gegeben. A4 Eisenach-Kirchheim zwischen Bad Hersfeld und Kirchheimer Dreieck. Ein kaputtes Fahrzeug auf der rechten Fahrspur steht das. Bitte fahren Sie da besonders vorsichtig. Und A45 Hanau-Gießen zwischen Gambacher Kreuz und Gießener Südkreuz nochmal 3 Kilometer Stau. A45 Gießen-Hanau zwischen Wetzlar Ost und Gambacher Kreuz 3 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten nach einem Unfall mit mehreren Autos. Der Verkehr läuft über die Standspur. Fahren Sie ab Wetzlar Ost auf die B49 Richtung Gießen, dann auf die A485 nach Gießen-Licherstraße und dann auf die B457 zur A5. Die B3 zwischen Langgöns und Butzbach ist überlastet. A66 noch, Hanau-Fulda zwischen Gründau-Lieblos und Gelnhausen-West 2 Kilometer Stau wegen eines kaputten Kleintransporters auf der rechten Spur. FFH, das Wetter. Regen gibt's heute Abend nicht. Im Gegenteil, es ist warm und schön. Nachts wird's aber kühl. Es geht zurück auf bis zu 10 Grad. Morgen aber wieder heiß. Da kriegen wir 31 Grad mit erst Sonne und später dann Regen und Gewitter.